Der Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann sagt über das Ziel seiner Sendung Neo Magazin Royal: geil abliefern, nicht müde werden und ZDF Neo und das ZDF nach vorne ficken. Und die Feministin und Autorin Margarete Stokowski sagt auf Facebook: jetzt bin ich krank, aber währenddessen hat das neue Buch sich hochgefackt und ist jetzt Bestsellerliste Platz 10. Einfach so. Okay. Wer sich traut, böse Wörter in den Mund zu nehmen, positioniert sich klar gegen konservative Reinheitsvorstellungen. Dagegen betonen Konservativismusmarker die konservativen Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit und das dominante Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit. Je konservativer Menschen sind, desto mehr markieren sie Status, Autorität, desto eher weht auch außerhalb der WM-Zeit eine Deutschlandfahne an der Autoantenne oder im Schrebergarten, Loyalität, desto eher polieren sie das Auto blitzblank, Reinheit und sortieren die Gartenzwerge der Größe nach, Gewissenhaftigkeit. Kurz gefasst, Städte ziehen die Offenen an, die Abwechslung, Vielfalt und Individualismus mögen und mit Mehrdeutigkeit leben können. Umgekehrt erziehen Städte ihre Einwohner zur Offenheit. Die Stadtbewohner sind jung, migrantisch und progressiv, international vernetzt und weniger materialistisch als Vorgängergenerationen. Sie legen mehr Wert auf Erlebnisse als auf Besitz. Nicht nur in der Oberschicht ist der progressive Prototyp der ästhetische Allesfresser, der immer aufs Neue überrascht werden will. Progressive teilen anderen ihre Gruppenzugehörigkeit durch verbale und nonverbale Erkennungszeichen mit. Positive Progressivitätsmarker betonen die Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit sowie Offenheit als dominantes Persönlichkeitsmerkmal. Negative Progressivitätsmarker zeigen ausdrücklich, dass man die drei konservativen Prinzipien ablehnt. Konservativismusmarker funktionieren genau spiegelbildlich.